Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Bless it to our hearts, I pray in Jesus' name. Lass es in unserem Herzen zum Segen werden. Darum bitte ich in Jesu Namen. 1 Samuel chapter 23. 1. Samuel Kapitel 23. We ended with verse 14. Am Ende von Vers 14. The very end of the verse says, God did not deliver David into Saul's hand. Am Ende des Verses, da heißt es, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Right, speaking of David and Saul. Da ist es von David und Saul die Rede. The title of last week's message was a godly confession versus wishful thinking. Der Titel der letzten Botschaft war ein göttliches Bekenntnis gegenübergestellt dem Wunschdenken, dem reinen Wunschdenken. Going back to verse 7. Gehen wir zum Vers 7. Saul states, God has delivered David into my hand. Da sagt der Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. When he didn't. Und das war nicht so. It was just wishful thinking. Es war nur Wunschdenken des Sauls. With spiritual rhetoric. Mit einem geistigen Rechtfertigung oder Bestätigung. This is what we want to guard against. Da wollen wir uns gegen hüten. This occurs when we place the providence of God above his word. Das geschieht, wenn wir die Vorsehung Gottes über sein Wort stellen. Four ways to discern the will of God. Da gibt es vier Wege, wie man den Willen Gottes unterscheiden kann. In Acts chapter 13, Apostelgeschichte 13, David was a man after God's own heart in verse 22. Im Vers 22, David war ein Mann ganz nach Gottes Herzen. I found David the son of Jesse, a man after my heart. Ich habe David gefunden, ein Mann nach meinem Herzen. Who will do all my will? Der meinen ganzen Willen tun wird. This was David. Das war der David. A man after the heart of God. Ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes. Which means a man whose heart is given over to do the will of God. Das bedeutet ein Mann oder ein Mensch, dessen Herz ganz dem Willen Gottes hingegeben war. Saul was given over to do his will. Saul war ganz hingegeben, seinen eigenen Willen zu tun. While he called it God's will. Und er nannte das aber Gottes Willen. Can be done very easily. Das geht sehr leicht. I prayed about this, don't question me. Oh, ich habe doch darüber gebetet. Stell das doch nicht in Frage. When I was in Bible school, I had a roommate, had actually 12. Als ich in der Bibelschule war, da hatte ich noch 12 Zimmer Mitbewohner. 12 guys in a big room. 12 Leute in einem großen Raum. And I was the head of the room. I was the head of the room. Und ich war der Leiter dieses Schlafsaals. And this one kid came in, he was like 18 years old. Und da kam dieser junge Mann, vielleicht 18 Jahre alt. He said, Rob, I'm getting married. Er sagte, Rob, ich werde heiraten. That's great. Schön. I said, where'd you meet the girl? Oh, who is wo she? Hast du sie getroffen? Wer ist sie? You don't know her. Oh, ich kenne sie. Where'd you meet her? Oh, wo hast du sie getroffen? Oh, up at the pizzeria late at night. Naja, spät am Abend in der Pizzeria. Is she saved? Ist sie errettet? Is she a believer? Ist sie gläubig? Not yet. Naja, noch nicht. But I'm working on her. Aber da arbeite ich schon dran. And then he said this to me. Dann sagte er, but I prayed about it. Aber ich habe dafür gebetet. And it's God's will. Und das muss Gottes Wille sein. So what he said to me, was er also gesagt hat is zu like mir, mind your own business. Na, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. I don't need your counsel. Ich brauche deinen Rat nicht. Which was the second point in finding the will of God. Und das war ja der zweite Punkt, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu finden. Number one, you have your own Bible. Nummer eins, du hast auch deine eigene Bibel. Be a Psalm 1 person. Sei eine Person wie im Psalm 1. Meditate on the word day and night. Meditiere über das Wort Gottes Tag You'll und Nacht. Be like a tree planted by the rivers of water. Du wirst sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Your leaf will never wither. Dein Laub, es wird nie verwelken. You will bear fruit in season. Du wirst Frucht bringen zur rechten Zeit. Whatever you do, you'll prosper. Was auch immer du tust, du wirst der Wohlstand bei haben. Joshua chapter 1. Josua Kapitel 1. This book shall not depart from your mouth. Dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen. But if I put the providence of God first, wenn ich aber die Vorhersehung Gottes an erste Stelle stelle and interpret situations, und Situationen in dieser Weise interpretiere, could this be God? Könnte das Gott sein? This is probably God. Das ist wahrscheinlich Gott. And then we look at the circumstance, dann schauen wir uns die Umstände an and we paint it all up with Bible verses. Und dann malen wir das aus mit Bibelversen. Wow, I met this girl. Oh, ich habe diese Frau getroffen. I just happened to run into her on the street. Ich bin einfach in sie reingelaufen, direkt auf der Straße. We looked at each other. Wir haben uns angeschaut. And there was this look in her eye. Da war dies in ihren Augen, dieses. I knew it was God. Ich wusste, es war Gott. I mean, what's the chances of meeting a person like that? Na, welche Chance hat man, so eine Person zu treffen? I dropped my wallet. Ich habe mein Portemonnaie fallen She lassen. Picked it up. Sie hat es aufgehoben. It was love at first sight. Oh, Liebe auf den ersten Blick. It's like the guy who went to Dunkin' Donuts. Wie der Mann, der zum Dunkin' Donuts ging. That's where they have all these sugar donuts. Wo es da immer diese Zuckerkrapfen gibt. And he said, Lord. Er sagte, Herr. If it's your will that I have a donut this morning. Wenn es dein Wille ist, dass ich da einen Donut esse. Then let there be a parking space right in front of it. Dann muss dein Parkplatz auch sein, direkt davor. Right in front of the store, right direkt, there. Direkt dort vorne. And he said, praise the Lord. Preist den Herrn. After I drove around 10 times, there it was. Nachdem ich 10 Mal herumgefahren bin, da war er. Right? Interpreting situations, Situationen zu interpretieren, and then painting them with Bible verses, und dann sie ausmalen mit Bibelversen. The 10th time, the Lord works all things to the good. Beim 10. Mal wirkt der Herr alles zum Guten. And I gave thanks for that sugar donut. Und ich habe Dank gegeben für diesen Zuckerdonut. Praise the Lord in all things. Preist den Herrn in allen Dingen. And I rejoiced in the Lord evermore. Und ich habe mich am Herrn erfreut und immer mehr. And you just keep quoting verses. Und so zitiert er die Verse. As you do your will. Und du machst das, indem du deinen eigenen Willen tust. So there's the girl. Da ist dieses Mädchen. She's not saved. Sie ist nicht errettet. Suddenly you're in a situation. Plötzlich hast du das in einer Situation. But the basis was not the word. Aber die Grundlage war ja schon gar nicht das Wort. The basis was something that appeared to be providence. Die Grundlage war etwas, was so erschien, als wäre es göttliche Vorhersehung. Providence is Exodus chapter 8 verse 19. Vorhersehung ist 2. Buch Mose Kapitel 18. The finger of God. Der Finger Gottes. God is moving. Gott bewegt sich. It's what happened with Samson in Judges chapter 14 verse 4. Das was geschah mit dem Samson in Richter Kapitel 14 Vers 4. Samson took he wanted a wife from the Philistines. Samson wollte eine Frau von den Philistern. And his mom and dad said, "There's not enough women in among the Hebrews." Mutter und Vater sagten, da gibt es nicht genügend Frauen unter den Hebräern. You gotta take one from the Philistines. Du musst da eine philistinische nehmen. And then it says in verse 4, und dann heißt es in Vers 4, and they knew not, sie wussten aber nicht, heißt es in Vers 4, that it was of the Lord, dass es vom Herrn so war. Because God wanted to strike the Philistines. Weil ja Gott die Philister schlagen wollte. He wanted to bring occasion against the Philistines. Er wollte eine Gelegenheit bringen gegen die Philister. Now, if the word is my highest priority, wenn das Wort meine höchste Priorität ist, if Matthew 4:4 we live by every word, wenn es so ist, dass Matthäus 4:4 gilt, wir leben bei jedem Wort Gottes, and I'm really purposing, und ich tue wirklich bezwecken, to expose myself to the word on every side, mich also in jede Richtung dem Wort Gottes auszusetzen, I'm having fun with it. Dann habe ich auch Spaß dabei. For example, I might want to read all the first verses of all the books of the Bible. Vielleicht lese ich all die ersten Verse von allen Büchern in der Bibel. That's what I did one time. All the first chapters of every book. Alle ersten Kapitel von jedem Buch. Then you want to take a Bible character for the summer. Oder du suchst dir da einen besonderen Bibelcharakter aus für den Sommer. Eine Maybe Person. Elisha is your Bible character for the summer. Vielleicht ist Elisa der Bibelcharakter für dich im Sommer. Or Esther. Oder die Esther. Or Ruth. Oder Ruth. And you have a lot of fun. Und du hast ja Spaß dabei. And you ask the Lord, get me into the book in some creative, fun way. Und du bittest den Herrn, lass mich da in die Bibel eintauchen auf eine Art und Weise, die Spaß macht. So that it's life to me. Auf dass es mir Leben gibt. Or have Bible cards. Oder nimm dir der Bibel. Whenever a verse comes to mind, make a card and make more and more cards, and suddenly you'll have a fun time. Wenn dir irgendwie ein Bibelvers zu dir spricht im Gedanken, mach dir eine Karte und sammel die dann und hab dann Spaß dabei. It's like a game to me. I love to do it. Oh, das ist wie ein Spiel und ich habe das richtig gemacht. My heart just starts to pound as I go through different verses that I thought of last year and the year before. Mein Herz, es beginnt schneller zu schlagen, wenn ich dann diese Verse denke, die Gott mir gegeben hat im letzten und im vorletzten and Jahr. And I feel renewed. Und ich fühle so eine Erneuerung. So, the word is on the first place. Das Wort hat die oberste Priorität. My relationship to the Bible. Meine Beziehung zu der Bibel. And then I have counsel. Und dann habe ich Proverbs 11:14. Sprüche 11:14. I'm asking godly people what they think. Ich bitte göttliche Leute, was sie denken. So I have the two or three witnesses. So dass ich dann eben zwei oder drei Zeugen habe. And then we talked about having the peace of God. Dann habe ich darüber gesprochen, den Frieden Gottes zu haben. Going to God and just asking God to speak to you personally. Zu Gott zu gehen und ihn zu bitten, dass er zu dir persönlich spricht. Lord, Herr, I want to buy this car. Ich möchte dieses Auto kaufen. What do I do? What do I do? What do I do? Was mache ich, Herr? Get counsel. Der Rat. Well, first of all, do you need it? Brauchst du es? Get counsel. Such dir einen Rat. Hey, can you look at this car? Blah, blah, blah, blah, kannst du das Auto mal anschauen? It's fine with me. It's a good car. Oh, ja, scheint ein gutes good Auto price? Zu sein. Preis stimmt. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich ask weiß nicht. God. Bitte Gott. Say God, please, in the next few minutes. Gott, bitte in den nächsten Minuten. And if you can't determine whether it's God's will. Und wenn du nicht bestimmen kannst, ob es Gottes Wille ist. Take as much time as you can. Nimm dir so viel Zeit, wie es für dich möglich ist. I have to decide whether I take this job or not. What should I do? Entscheiden, ob ich diese Arbeit annehme oder nicht. Do you like it? Magst du sie? Yeah, but ja, I'm not sure. Aber ich bin nicht so sicher. It's not exactly what I'm looking for, but ist nicht so genau nach das wonach ich Ausschau gehalten habe. I need the money and I might not find another job, so ich brauche das Geld und ich weiß vielleicht nicht, ob ich einen anderen Job finde. Ask God. Bitte Gott. I did, but he didn't answer me. Ich habe ihn gefragt, aber er hat mir nicht geantwortet. When do you have to make the decision by? Wann musst du die Entscheidung treffen? 12 o'clock tomorrow. Morgen um 12. It's already 7 o'clock tonight. Und heute Abend haben wir schon 7 Uhr. So take all the time that it needs. Nimm dir all die Zeit, die es braucht. And say, Lord, I'm going to relax. Herr, ich werde mich jetzt entspannen. And by 12 o'clock noon tomorrow. Und dann morgen 12 Uhr Mittag. I'm going to make a decision. Werde ich die Entscheidung treffen. And even if here it is 12 o'clock, the guy calls, he says, "What's your decision?" Am 12 Uhr, der Mann ruft an und fragt, was ist deine Entscheidung? Lord, Herr, here we go. I'm not still not sure. Lord, bin ich zu sicher, Herr? I'm going to take it. Ich werde es nehmen. Even if it was the wrong decision, selbst wenn es dann die falsche Entscheidung wäre, the Holy Spirit would tell you so crystal clear. Der Heilige Geist wird es dann so klar zeigen. In the next hour or two. In den nächsten ein oder zwei Stunden. His peace would be so void. Dieser Friede wäre so leer. Hi, this is me again. Da bin ich wieder. The guy who said yes 2 hours ago. Oh, vor zwei Stunden habe ich ja gesagt. No, I can't take that job. Entschuldigung, ich kann das nicht nehmen. I mean, I've had ever since I've said yes, I've had absolutely a fire in my heart. I feel like I'm dying. No, thank you. Seitdem ich da diese Entscheidung getroffen habe, ja zu sagen, da ist sowas in meinem Herzen. Oh, na, ich kann das nicht machen. If you make a decision by faith, wenn du eine Entscheidung im Glauben triffst, taking all the time you can to be with God, und dir alle Zeit nimmst, mit Gott Gemeinschaft zu haben, es durchzusprechen, he's gonna speak. Er wird treu sein und er wird auch sprechen. Okay, now let's look at the next part, chapter, verse 15. Vers 15. Now David became aware that Saul had come out to seek his life. While David was in the wilderness of Ziph at Horesh. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Ziph. And Jonathan, Saul's son, arose and went to David at Horesh. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand and encouraged him in God. Und stärkte seine Hand in Gott. Now picture this. Saul and David have made a covenant. Denk mal drüber nach. Saul und David? I'm sorry, Jonathan and David. Jonathan und David machen einen Bund. Have made a covenant. 1 Samuel 18. 1. Samuel 18. David had just killed Goliath. David hat gerade den Goliath getötet. Saul's heart, Jonathan's heart became knit with David's. Das Herz des Jonathan hat sich verbunden mit dem David. They became like brothers. Sie wurden wie Brüder. Jonathan. He discerned that God was going to raise up David to be king. Jonathan hat das unterscheiden können, dass Gott den David aufziehen oder groß machen würde zum König. Even though it was his legal right to be the king. Obwohl es doch Jonathans legales Recht war, König zu werden. But Jonathan loved David as his own soul. Aber Jonathan liebte den David wie seine eigene Seele. Because he could discern his heart by the confession of David. Denn er konnte das Herz unterscheiden nach dem Bekenntnis, was er David gab. And so David becomes a fugitive. So wird David zu einem Flüchtenden. Jonathan doesn't believe that his father wants to kill David. Jonathan glaubt nicht, dass sein Vater den David umbringen möchte. We would never believe that someone who is anointed würden nie glauben, dass jemand, der doch eigentlich gesalbt war, could have a spirit to murder somebody, den Geist haben könnte, jemand anders umzubringen, until the spear is thrown at you. Bis es passiert, dass dieser Speer sich gegen dich richtet. And Jonathan would not believe David, und Jonathan hatte dem David nicht geglaubt, until David was not there. Bis David nicht mehr da war. And when Jonathan said, "Well, David's gone to visit his family this morning, Dad." Und Jonathan sagt zum Saul, "So der David, der besucht seine Familie, den Vater." And the next day, David wasn't there. Und am nächsten Tag, wo dann der David auch nicht da war. And Saul had a spear for David. Und der Saul hat ja schon den Speer für den David bereitgehalten. And then his dad said, "You are conspiring with David." Und Saul sagte, du bist ein Verschwörer mit dem David. To your own destruction. Zu deiner eigenen Zerstörung. And then Jonathan got upset. Und Jonathan regte sich drüber auf. What has he done? Was hat er getan? And Saul took the spear and tried to kill his own son. Und Saul nahm den Speer und versuchte seinen eigenen Sohn umzubringen. Wow, this is James 3:15. Jakobus 3:15. Right? Epigeos, earthy. Epigeos, das irdische. To psychikos, soulish. Seelisch, sinnlich. To demonic. Demonidos, demonodias. It's a process. Es ist ein Prozess. And someone who was anointed, und jemand, der gesalbt war, suddenly does not have the word as his highest priority, hat plötzlich das Wort nicht mehr als seine höchste Priorität, and suddenly enters into a downward progress, or what would you call und it? Er gerät da hinein in inverted eine, progress, in einen umgekehrten Prozess, in einer Spirale nach unten. What do you call it? Downward, it's a progression downward. Er schreitet fort und geht immer weiter hinab. And suddenly here's King Saul, the anointed of Israel. Und plötzlich da ist der König Saul, der gesalbte Israels. Throwing spears. Und er wirft den Speer. At Jonathan and David. Er wirft den Speer gegen den Jonathan und gegen den David. David is a fugitive. David ist nun ein Flüchtender. And Jonathan knows his father is looking for him everywhere. Und Jonathan weiß, dass sein Vater überall nach ihm sucht, nach David. And Saul has convinced everyone. Und Saul hat jeden davon überredet, überzeugt, that David wants to kill him, dass doch der David ihn töten wollte. When in reality he wants to kill David. Wo es doch die Wahrheit war, dass Saul den David töten wollte. So he justifies his actions. Also er versucht seine Handlung zu rechtfertigen. By misrepresenting David. Indem er den David missrepräsentiert. And David's in trouble. Und damit hat der David seine Schwierigkeiten. So Jonathan rises up. Nun steht der Jonathan auf. Like all of us should at some point. So wie wir alle dabei aufstehen sollten. And he goes to his friend. Und er geht zu seinem Freund. And he finds him. Und er findet ihn. And God must have led him. Und Gott muss ihn da geführt Probably haben. Came to one city and said, I'm Jonathan, the son of Saul. Er ist vielleicht in der Stadt gegangen und sagt, ich bin Jonathan, der Sohn Sauls. Do you know where David is? Weißt du, wo der David ist? Well, yeah, I mean, ja. Are you for him or against him? Bist du für ihn oder gegen ihn? I love David as my own soul. Ich liebe den David, meine please, eigene Seele. Please, I must know where he is. Bitte, ich muss wissen, wo er ist. Well, he's up there. He's hiding in those hills up there. Er verbirgt sich dort in den Hügeln. And Jonathan is looking and looking and looking and looking for his friend. Und Jonathan, der schaut und der schaut und der sucht seinen Freund. You imagine that moment, there's David. Erinnert euch den Moment, da ist der David. He's being hunted like a dog. Er wird gejagt wie ein armer Hund. Saul is bringing 3,000 of his best men. David, der Saul bringt da 3,000 seiner besten Soldaten. To try to find David and his 600. Um den David zu finden mit seinen 600. And David is hidden. David hat sich da verborgen. And just imagine that moment. Und stell euch vor, dieser Moment, when Jonathan arrives, wenn der Jonathan da ankommt, and David's men see him first, maybe, Und vielleicht die Männer des David sehen ihn zuerst. Say, what do you want? Na, was willst du? You are the son of Saul. Du bist der Sohn Sauls. Yes, but I'm looking for my friend David. Ja, aber ich schaue nach meinem Freund David. Bring me to him. Bringt mich zu ihm. David is in the cave. We'll bring him to you. David ist hier in der Höhle. Wir werden dich dahin bringen. Just don't try anything. I will cut your throat. Aber versuch's nicht erst, sonst Kehle durch. I am his friend. Ich bin sein Freund. Imagine that moment when David sees Jonathan. Stell dir vor diesen Moment, wo der David den Jonathan sieht. Who left the palace? Der bereit war, den Palast zu verlassen. To come and minister to his friend. Um zu kommen und seinem Freund zu dienen. And it says he encouraged him in God. Und er sagt, er ermutigte ihn in Gott. And look what it says. Schaut, was da steht. Thus he said to him, "Do not be afraid." Und so sagte er zu ihm, fürchte dich nicht. God sent him all the way to tell David, "Do not be afraid." Gott hat ihn diesen ganzen Weg gesandt, um ihm zu sagen, fürchte dich nicht. And God wants to say that to us. Und Gott möchte das zu uns sagen. The Holy Spirit wants to say that to us. Der Heilige Geist möchte das zu uns sagen. Do not be afraid. Ängstige dich nicht. Habe keine Angst. When was the last time you were afraid? Wann war das letzte Mal, wo du Angst hattest? When was the last time you had a sleepless night? Das letzte Mal, wo du eine schlaflose Nacht verbracht hast. Your mind was racing because you feared something. Dein Verstand, der war im Rasen, weil du vor etwas Furcht oder Angst hattest. Your fear turned into anxiety. Deine Furcht wurde zur Angst. Because fear is healthy. Furcht ist gesund. Right? I'm not gonna step out of the window because I fear I'll break my head if I fall. Ich werde dann nicht aus dem Fenster herausklettern, denn ich habe Furcht davor, dass ich fallen könnte und mir dann das Genick breche. But anxiety is a preoccupation. Aber Angst ist ein Voreingenommensein with what might happen. Mit dem, was vielleicht passieren kann. And then I begin to think the worst. Und dann beginne ich, das Schlimmste mir schon auszudenken. And I'm living in anxiety. Und so lebe ich da in dieser Angst. But Jonathan comes to build David up. Aber Jonathan kommt, um David aufzubauen. Do not be afraid. Habe keine Angst, habe keine Furcht. How did you know I was afraid? Woher hast du gewusst, dass ich Furcht habe? If I was in your shoes, I would be afraid. Oh, wenn ich in deinen Schuhen stünde, ich hätte da Angst. We're only human. Wir sind nur Menschen. But I'm looking from the outside, David. Aber ich schaue von außen nur David. I've been watching. Ich habe das genau beobachtet. Isn't it interesting? You can be in situations and be so like you're in jungle warfare. Das ist so interessant. Man kann in Situationen sein, als wenn man in einem Dschungelkrieg sich befindet. Fighting demons on every side. Dämonen auf jeder Seite. Finances are in trouble. Finanzen, Riesenprobleme. Remember when we were first in Austria. Als wir zuerst in Österreich no waren. No money. Kein Geld. No this, no that, no people. Das fehlte. Die Leute waren no noch nicht wisdom, da. Wir hatten keine nothing, Weisheit. Nothing. Just like nichts. Just pure desire to serve God. Einfach das reine Verlangen, Gott zu dienen. And a little bit of experience. Und ein klein wenig Erfahrung. And that's what we went with. Und damit sind wir losgezogen. And all these fears. Und all diese Ängste. And I remember it was like I felt like I was in a guerrilla warfare. Und habe mir gedacht, ich wäre in einem Guerillakrieg. Wondering if I would survive from day to day. Und ich habe mich gefragt, werde ich da überleben Tag für Tag. Fears and going tonight. Going to sleep at night and quoting verses. Angst, da schlafen zu gehen, und da habe ich dann Verse zitiert. Writing verses so I could see them when I woke up. Ich habe da Verse oben angeschrieben, auf dass ich sie sehen könnte, wenn ich da aufwache. Verses that had to do with fear. Verse, die da die Furcht bekämpfen sollten. And then I went to the States. Dann ging ich in die Vereinigten Staaten. I visited an old friend. Ich habe einen alten Freund besucht. And he wasn't doing anything intense for the Lord. Er hatte nicht etwas Besonderes, vielleicht intensiv für den Herrn getan. Going to church. Er war nicht einmal regelmäßig in der Gemeinde. He was saved. Er war errettet. And, just kind of living his life. Und er hat so sein Leben da verbracht. And I went to his house and began to explain the jungle and the possibilities of being killed and all these things. Ich bin da in sein Haus gekommen und habe dann die Situation erklärt, dieser Guerillakrieg, dieser Dschungel und all diese Dinge, die ich erlebte. And he just said to me, und er sagte Rob, mir, Rob, hey, Rob. What are you afraid of? God is with you. God is by you. Hey. I mean, man, oh man, you think God's going to let you down? Denkst du, dass Gott dich einfach fallen lässt? I mean, maybe me. vielleicht but nicht, not you, man. Aber you're doch nicht die. Burning for God. Come du bist on. Doch wirklich unter Feuer für Gott. Ah, don't even think about those things. Denk nicht mal drüber nach. I was like, wow, I'm being ministered to. Mir wurde da gedient. By someone who's looking at my life objectively. Von jemand, der mein Leben ganz objektiv von außen betrachtet hat. Und er hat nicht mal dazu den intensiven Wandel mit Gott. But he's right. Aber er hat recht. How much more from someone who does? Wie viel mehr, wenn es dann jemand ist, der wirklich mit den Herrn wandelt? Here's Jonathan saying, do not be afraid. Und da ist Jonathan und er sagt, fürchte dich nicht. Easier said than done, right? Leichter gesagt als getan. Do not be afraid, because denn the hand of Saul, my father, shall not find you. Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Will not find you. Wird dich nicht finden. I've been watching this whole thing. Ich habe diese ganze Sache beobachtet. I've been watching my father come home. Ich habe da gesehen, wie mein Vater nach Hause kam. I've heard him talk about it. Ich habe gehört, wie er darüber sprach. I've seen his frustration. Ich habe seine Frustration gesehen. It's all God. Aber es ist alles Gott. God is not delivering you into his hand. Gott liefert dich nicht seiner Hand aus. I know it must be fearful. Ich weiß, es muss irgendwie angstvoll sein. You're right in the battle. Du bist mitten in der Schlacht. But don't be afraid. Hab keine Angst. My father's not going to find you. Mein Vater, er wird dich nicht finden. And watch. Und schaut. And you will be king over Israel. Du wirst König über Israel werden. And I will be next to you. Und ich werde der zweite nach dir sein. And Saul, my father, knows that also. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Even the devil. Selbst der Teufel weiß, no matter how hard he tries, egal wie hart er es versuchen mag, God is going to win at the end. Gott wird am Ende gewinnen. Even naturally minded people, selbst natürlich gesinnte Leute, who may come against us in the plan of God, die dagegen uns treten werden im Plan Gottes. I've heard so oftentimes I've heard people say, ich habe so oft Leute sagen hören, I knew you were right. Ich habe gewusst, du hast recht. But I couldn't face it. Aber ich konnte das nicht, ich konnte mich nicht dem gegenübersetzen. I could mention names tonight. Ich könnte da Namen erwähnen. People who were so angry. Leute, die so zornig waren. And then years later, you know why I was angry? Because I knew you were right. Die waren so zornig, aber dann kamen sie später und sagten, weißt du, warum ich so zornig war? Ich habe gewusst, dass and du recht hast. Saul knew that David was right. Und Saul wusste, dass David recht hatte. And Jonathan knew that Saul knew that David was right. Und Jonathan wusste, dass Saul wusste, dass David recht hatte. And here Jonathan he tells David. Und hier ist Jonathan, der sagt dem David, you will be king. Du wirst König sein. Don't look at the circumstances. Schau nicht auf die Umstände. Because God has pre-planned your deliverances. Denn Gott hat bereits deine Befreiung vorausgeplant. He doesn't use those words. Er verwendet nicht diese Worte. But if you look in the chapter, aber wenn du dir das Kapitel durchschaust, you see it once again, da kannst du es wieder mal sehen, how God has pre-planned the deliverance, wie Gott ja diese Befreiung bereits vorausgeplant hat. Of David. Now look die Befreiung für David. Schauen wir in Vers Saul said, 21. This is to some men who wanted to betray David. Vers 21. Und Saul entgegnete, das war gegenüber Menschen, die den David verraten wollten. Saul said, may you be blessed of the Lord, for you have had compassion on me. Und da sagte Saul, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. What is happening here? Was geschieht da? Grace without truth. Gnade ohne Wahrheit equals lawlessness. Ist gleich Gesetzlosigkeit. Grace without truth equals no accountability. Gnade ohne Wahrheit ist gleich Verantwortungslosigkeit. And look at verse 18 once again. Schauen wir noch mal Vers 18. So the two of them made a covenant before the Lord. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Jonathan and David, a covenant. Jonathan und David, ein Bund. They are enemies in one sense. In einer Weise sind sie Feinde. Because they are both candidates for the same throne. Da sie ja beide Anwärter sind für den gleichen Thron. But grace and truth is between them. Aber Gnade und Wahrheit ist zwischen ihnen. John 1:17. Johannes 1:17. If truth is between us, wenn nur die Wahrheit zwischen uns we're going ist, to be legalistic. Werden wir gesetzlich sein. If grace is between us, wenn nur Gnade zwischen uns we're ist, going to be lawless. Werden wir gesetzlos sein. But grace and truth are between us. Aber Gnade und Wahrheit sind zwischen uns. The two cannot be separated. Diese beiden können nicht voneinander getrennt werden. Saul is living by a form of grace. Saul lebt in einer Form der Gnade. He doesn't have a walk with God. Er hat keinen Wandel mit Gott. He has forsaken the word. Er hat das Wort verlassen. Though he has not forsaken his rhetoric. Obwohl er nicht seine Redensweise verloren hat. In verse 21, may you be blessed of the Lord, for you have had compassion on me. Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. Because they were going to help him find David. Denn sie würden ihm ja helfen, den David zu finden. What a deception. Was für eine Täuschung. Wow, when they would find out later, they would be shocked. Wenn sie es später herausfinden würden, da werden sie schockiert sein. Okay. And let's just close with this. Schließen wir damit ab. On the bottom. Verse 26. Vers 26. And Saul went on one side of the mountain and David and his men on the other side of the mountain. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite. And David was hurrying to get away from Saul. Und es geschah, dass David sich beeilte, Saul zu entkommen. Yeah. For Saul and his men were surrounding David and his men to seize them. Während Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umringen wollten, David is in a high place. David ist auf einer Anhöhe. But Saul and his men have surrounded the hill. Und Saul und seine Männer haben diesen Hügel umstellt. Almost. Und fast ist es David bereits, is hurrying to get away. David versucht sich zu beeilen, noch wegzukommen. He's not standing up there saying na na na na na. Und er steht da nicht oben und er spottet auf sie herab. You can't get me because of God's pre-planned deliverances. Ihr könnt mich nicht bekommen wegen Gottes vorhergeplanter Befreiung. We live by common sense. Wir leben nach gesundem Menschenverstand. And if we don't live by common sense, und wenn wir nicht nach gesundem Menschenverstand leben, if we don't do the obvious, wenn wir das Offensichtliche nicht tun, God's not gonna do the unobvious. Dann wird Gott nicht das für uns nicht Offensichtliche tun. Peter walked on the water one time. Petrus ging auf dem Wasser einmal. He didn't walk on it every time. Er ging nicht jedes Mal auf dem Wasser, nur einmal. We live by common sense. Wir leben nach dem gesunden Menschenverstand. You got a bad relationship? Hurry away from it. Hast du da eine schlechte Beziehung? Weg unless davon. You're married, hurry, stay in there. Wenn du verheiratet bist, dann bleib da drin. You know, but if you're dating someone and it's a nightmare, get out of there. Wenn du dich damit jemand verabredet hast und das ist der Albtraum, weg von ihm. Somebody was telling me, some missionary said, Pastor Rob, I have such a problem with rock music, it never leaves my head. Ein Missionar erzählt mir, oh, Pastor Rob, ich habe so ein Problem mit der Rockmusik, ich krieg's nicht aus meinem Kopf raus. He actually said, the Rolling Stones. Die Rolling Stones. The Rolling Stones. The Rolling Stones. How does it get in there? Na, wie kommst du rein? He says, well, I have the radio on every day. Na ja, ich habe doch das Radio jeden Tag an. Turn the radio off. Dann schalt es doch ab. Put some Christian music on. Wie wär's mit christlicher Musik? Well, Lord, protect me from this music today. Yeah, bewahre mich vor dieser Musik. As I turn the Rolling Stones on. Wenn ich jetzt die Rolling Stones anmache. Oh, Lord, protect me from that that wonderful music. I mean, that demonic, well, whatever it is, protect me. Was auch immer es ist, bewahre mich davor. Never turn it off. Ah, es wird nicht abgeschaltet. If something is causing you to stumble, turn it off. Wenn jemand da ein Stolpern verursachen kann, dann schalt es ab. Somebody wants to hurt you, run. Jemand? Wants to hurt you. Jemand möchte dich verletzen, run, dann lauf weg. Get out of there, flee. Flieh von ihm. Do the thing that's common sense. Mach das, was doch einfach nur gesunden Menschenverstand entspricht. David hurried to get away. David eilte sich wegzukommen. Let's close with verse 27. Schließen wir ab mit Vers 27. But a messenger came. Und es kam ein Bote zu Saul. So here's Saul. Da ist Saul. We got him. There he goes. Quick. Wir haben ihn. Schnell. around the other side, quick! Umzingelt ihn, schnell! You men, around that side! Ihr Männer, andere Seite! Take 500 guys around that side! 500 Leute! We got him! Wir haben ihn! We got him! Wir haben ihn! Ja! He's a dead duck now! Ah, tote Ente hier! Excuse me, Saul, not now! Not now! Not nicht now. Jetzt, nicht we jetzt! We got him! Oh yeah! Oh, oh baby! Ja. Hey, hey! Yeah. Okay. There, oh, look at him there. He runs, ja, trying to get away. Ja, der lauft da mal. Yeah, yeah, yeah. Excuse me, Saul. Not now, I said. Saul, nicht jetzt. Ich sag sir, you may want to hear this message. Saul, mein Herr, Sie wollen diese Botschaft this hören. This messenger just came. Der Botschafter, der gerade what kam. What do you want? What do you want to tell me? Na, was willst du hier? Oh, sir. Mein Herr. I've been running for 2 days. Bin für 2 Tage gerannt. Well, what do you want to tell me? Was willst du mir sagen? The Philistines. Die Philister. They've invaded the whole land. Sie haben das ganze Land. If you don't get back there now, wenn du nicht zurückkommst, you're going to have a country left. Dann werden wir kein Land mehr haben. Now. Jetzt zurück. And there's Saul standing there thinking. Und da Saul steht da. I had him in my hand. Ich hatte ihn bereits in meiner Hand. Now I gotta go. Oh, jetzt muss ich gehen. Get all the men now! Alle Männer, hört zu mir. The Philistines have invaded the land. Die Philister sind im Land eingefallen. But think of it. Aber denk mal drüber nach. A day or two before David was in trouble. Ein oder 2 Tage bevor David in diesen Schwierigkeiten God war. God already allowed the Philistines to invade the land. Hat ja Gott bereits erlaubt, dass die Philister in das Land einfallen. And God was calculating. Gott hat genau da das kalkuliert. How long will it take the messenger to get there? Okay. Wie lange braucht es, bis der Botschafter okay. dahin rennt? When do I need him there by? Okay, wann muss ich ihn dort haben? Exactly at this moment. Genau, exakt in diesem Moment. And that messenger runs this fast. Und dieser Botschafter, der rennt genauso schnell. Okay. Gabriel, at exactly 2:14 and 30 seconds. Genau um 2:14 und 30 Sekunden. Let the devil inspire the Philistines to attack Israel. Lass den Teufel die Philister inspirieren, Israel anzugreifen. 3:2:1. Satan, you have permission. 2:1 Satan, du hast Erlaubnis. Comes down and the Philistines demonize attack Israel. Der kommt hinunter, die Philister werden dämonisiert, sie greifen Israel an. 3:2:1. You better run to Saul and tell him we won't have a country left if he doesn't get back here. 3:2:1. Du rennst bitte zum David und sag zum Saul und sag ihm, dass wir bald kein Land haben, wenn er nicht besser herkommt. And the angels flying along with the messenger think right on time. Die right Engel, on time. Yep, yep, fliegen yep, mit dem Botschafter. Right, right. Oh, der ist pünktlich. Just as God said. Yep. Der yep, ist pünktlich. Yep, yep. Oh, genau wie Gott this. Sagt. Look at, look at, look schau. At. 3:2:1. Saul, a messenger from the city. Saul, ein Botschafter von der Stadt. Just exactly like God said. Genau wie Gott sagt. The Philistines have invaded the land. Die Philister haben sind im Land eingefallen. 3:2:1. Retreat, men, pull out. Let's go back. 3:2:1. Zurückzug, Rückzug, Männer. Just like God said. Genau wie Gott sagt. Wow. Pre-planned deliverance. Vorausgeplante Befreiung. And this is why we don't fear. Und deshalb haben wir keine Angst. And we should be very thankful. Und wir sollten sehr dankbar sein. To discern the things that God did. Die Dinge da unterscheiden zu können, die Gott getan that hat. That we easily don't recognize. Die wir da so leicht übersehen können. We should be discerning. Wir sollten da Leute sein, die ganz feinen Blick haben, unterscheiden können. Did God do that? Hat Gott das getan? Did God send that messenger? Hat Gott diesen Botschafter gesandt? The timing was like supernatural here. Wow, die Zeit, die hat aber sehr genau gepasst. Das ist, glaube ich, übernatürlich if hier. We're not careful, wenn wir da nicht sorgfältig mit sind, we can forfeit so much joy and confidence because we don't purpose to recognize the things that God did. Da können wir so viel Zuversicht und Freude verpassen, weil wir nicht das erkannt haben, was Gott für uns getan hat. Amen. So Amen. Let's pray and thank the Lord. Beten wir und danken wir dem Herrn. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke for all, heute Abend the things that you do. Für all die Dinge, die du and tust. And we may not not know 90% or even 99% of it until we get to heaven. Wir mögen vielleicht 90% oder 99% davon nicht kennen, bis wir erst in den Himmel kommen. We pray that you would open our eyes. Herr, wir bitten dich, dass unsere Augen öffnest. We can discern all the things you're doing. Auf dass wir da erkennen können und unterscheiden können, all die Dinge, die du tust, to keep us out of trouble. Um uns aus diesen Schwierigkeiten herauszuhalten. The friends that you've given us. Und danke für die Freunde, die uns gegeben hast, encourage us. Um uns zu ermutigen. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.